Der Blick des Dokumentarfilmers in die Welt und seine Suche nach Zusammenhängen, beispielsweise denen von Kunst und Realität. Die riesigen Diagramme des Konzeptkünstlers Mark Lombardi geben ein Bild davon. Lombardi bildete die politische und ökonomische Realität, wie die Iran-Contra-Affäre, in komplexen Schaubildern aus Linien, Verbindungen und Verflechtungen ab. Titus Kreinberg hat jetzt Lombardis Arbeit filmisch dokumentiert. Mark Lombardi, Kunst und Konspiration, empfehlenswert. Die Zusammenhänge also von Kunst und Realität. Bei Wolfgang Fasser, dem blinden Musiktherapeuten und Klangforscher, den Nicola Bellucci in seinem Film »Im Garten der Klänge« porträtiert, geht es ebenfalls um Zusammenhänge, die von Klang und Körper. Der Klang, den wir innerlich wahrnehmen, sagt Wolfgang Fasser, ist auch Körpererlebnis. Der Klang, den wir schlussendlich innerlich nachher wahrnehmen, das Klang erleben, dieses Leibhafte löse ganz viel in uns aus und führe dazu, dass sich Bewegungen, Empfindungen und Wahrnehmungen veränderten, so der Musiktherapeut Wolfgang Fasser. Wenn er den passenden Klang, den passenden Ton eines Instruments findet, auf das eines der behinderten Kinder, die er in seinem Zentrum in der Toskana behandelt, reagiert, kann für diese Menschen eine Tür geöffnet werden, hinaus in die Welt, körperlich wie psychisch. Auf berührende Weise bekommen wir das in Nicola Belluccis Dokumentation zu sehen. Im Garten der Klänge, herausragend. Die Dokumentation Buck fragt auch nach Zusammenhängen, nach möglichen Kommunikationszusammenhängen zwischen Mensch und Pferd. In gewisser Weise rekonstruiert Filmemacherin Cindy Mehl in ihrer Dokumentation den mythischen Satz, dass das Glück auf Erden auf dem Rücken der Pferden liege, indem sie schlicht die Arbeit des meisterhaften Pferdetrainers Buck Brenneman beobachtet. Ein Pferdeflüsterer? Ich habe nie erlebt, dass er einem Pferd tatsächlich zuflüstert, sagt einer, der den Mann gut kennt. Trotzdem kann Buck Brenneman wohl als Verkörperung dessen gelten, was seit Robert Redfords Film von 1998 landläufig mit Pferdeflüsterer gemeint ist. Ein Mensch nämlich, der mit Pferden kommuniziert und sie gewaltfrei ausbildet. Pferde sind feinfühlig. Sie spüren es auch im Sturm, wenn eine Mücke auf ihrem Hintern landet, sagt Buck Brenneman. Cindy Meals Porträt Buck erzählt von einem Mann, der bei einem gewalttätigen Vater groß geworden ist und aus der Rückschau meint, dass ihn die Pferde ihre Sanftmut und Güte gerettet hätten. Ein traumatisierter Junge also, der allerdings nicht die Gewalt, die ihm angetan wurde, verlängert und nun anderen antut, sondern andere, häufig falsch behandelte Lebewesen, Pferde eben zu verstehen und ihnen zu helfen sucht. Also die entscheidende Frage, was ist ein Problempferd? Für Buck Brenneman ein Tier, dessen Besitzer das Problem ist, wie er im Film an der Geschichte eines lebensgefährlichen Hengstes erläutert. Der Mensch war der entscheidende Faktor. Dieses Pferd, all eure Pferde sind die Spiegel eurer Seele. Und manchmal mögt ihr vielleicht nicht, was ihr dort seht. Manchmal aber doch. Das Pferd als Spiegel der Seele seines Besitzers. Eine Philosophie, die einer Menge von Reitern, egal auf welchem Level, ins Stammbuch geschrieben gehört. Für Brenneman sind Pferde keine Sportgeräte, sondern fühlende Wesen, denen er mit großem Respekt begegnet. Respekt vor der Natur. Buck von Cindy Meal, herausragend. Und wenn sie nicht gestorben ist, muss die böse Königin, um ewig jung und schön bleiben zu können, Schneewittchens Herz essen, denn die, das weiß der alte Blinde unter den 7 Zwergen in Snow White and the Huntsman. Du hast Augen, Huntsman, und doch bist du blind. Sie ist das Leben selbst. So sendet die Königin der Stieftochter einen Jäger, den Huntsman, hinterher. Finde sie. Nein. Du beugst dich meinem Willen, Huntsman! Doch der wird Schneewittchen, gespielt von Twilight-Star Kristen Stewart, nicht töten, sondern zur amazonengleichen Kämpferin ausbilden und gemeinsam mit den 7 Zwergen der Herrschaft der Königin ein Ende setzen. Ich sagte doch, lauf weg! Hätte ich's getan, wärst du jetzt tot. Regisseur Tassim Singh hat in Spieglein, Spieglein die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen vor wenigen Wochen bei uns im Kino eine verspielt ironisch entspannte Ausstattungsoper gedreht. Sein Film überzeugte als Variante des Schneewittchenstoffs ebenso wie jetzt Rupert Sanders' Film. Snow White and the Huntsman ist auch wegen der Figurenzeichnung sehr spannend. Charlize Theron darf die Königin nämlich als sehr, sehr böse, aber eben auch als komplexe Figur spielen. Denn in deren Wahn, ewig schön sein zu wollen, wird sie von einer grauenhaften Kindheit angetrieben und erweckt Schrecken wie Mitgefühl. Für das Archetypische der Vorlage der Gebrüder Grimm Dafür findet Rupert Sanders eine Menge Kinobilder. Snow White and the Huntsman, empfehlenswert.